aber ich kenne dich nicht mehr wirklich. Mehr bist du mir Erinnerung. Zurück. Wenn die Stunde schlägt, sieht nur noch das, was vor ihm liegt. Wie das letzte bisschen Leben in der Zeit verrinnt. Wenn die Stunde schlägt, er schaut nicht mehr zurück. Die Stunde schlägt, sieht nur noch das, was vor ihm liegt. Wie das letzte bisschen Leben in der Zeit zerrinnt. Wie der letzte Tag im Regen in das Jenseits schwimmt. Wer sieht den Sonnenschein, wo andere nur den Regen sehen? Wer hat doch mehr als ihr besitzt? Siehst du nicht die Sonne? Siehst du nicht die Ferne? Siehst du nicht die Schönheit, die in dieser Welt doch ruht? Schließe die Augen und lass mich gehen, wo jenseits ist. Das letzte Hemd zwingt mich am Arsch. Wie die Stunde schlägt, der schaut nicht mehr zurück. Wie die Stunde schlägt, sieht nur noch das, was vor ihm liegt. Wie das letzte bisschen Leben in der Zeit zerrinnt. Der letzte Tag im Regen, in das Jenseits schwimmt. Dann sinn ich mich der Seele, die ich all die Zeit geliebt, all die Wege, die ich lief und all die Zeit, die doch verstrich. Hier bin ich still, der Fraß des Karzinom. Du das Karzinom. Schreite fort und schöpf die Stunden aus. Du ahnst nicht, wann die Zeit dir einmal deine Hufe stellt. Wie das letzte bisschen Leben in der Zeit zerrinnt. Wie der letzte Tag im Regen in das Jenseits schwimmt. Und man legt dir deine Zukunft in die Hand. Man sagt dir, was da kommt. Und du hast nicht mal den Atem, dass du weinen kannst. Wenn die Stunde schlägt, der schaut nicht mehr zurück. Wenn die Stunde schlägt, sieht nur noch das, was vor ihm liegt. Das letzte bisschen Leben in der Zeit zerrinnt. Wie der letzte Tag im Regen, im Regen. Wem die Stunde schlägt, der weiß, dass er bald geht. Wem die Stunde schlägt, sieht nur noch das, was vor ihm liegt. Wie das letzte bisschen Leben in der Zeit zerrinnt. Jeder Atem stillsteht, wenn dein Gesicht sich blau verfärbt, wenn du nach dem Leben ringst. Wenn du wünschst, dass noch eine Minute länger wär. Der Herrgott nimmt ihn in die Arme. Im Grunde war er doch ein Arschloch. Oder nicht? So ohne Seele, ohne Sinn, also voller Egoismus. So getrieben von dem, was er wollt. Oder nicht? Am Ende nimmt der Gott ihn in den Arm und wir schmeißen ihm die Erde auf das Haupt. Essen gehen. 2-0 Wichser. Außerdem bezahlt mich der Vatikan nur bis 15 Uhr und wir haben schon 16 Uhr. Okay? Die Stunde schlägt, der schaut nicht mehr zurück. Die Stunde schlägt, sieht nur noch das, was vor ihm liegt. Wie das letzte bisschen Leben in der Zeit zerrinnt. Der letzte Tag im Regen in das Jenseits schwimmt.